Endlich ist der Frühling da. In vielerlei Hinsicht, denkt Harry Potter. Es ist ein wirklich schöner Friedhof, alles in allem, und als Harry zwischen den wiedererwachten weißblühenden Bäumen und den glatten marmornen Grabsteinen entlang geht, kann er nicht anders, als sich ruhig zu fühlen. Es ist ein seltsames Gefühl, wenn man bedenkt, was er hier zu tun hat. Er ist sich nicht einmal sicher, was er hier genau zu tun hat, aber er ist sich sicher, dass es kein Wohlfühlausflug ist. Er bekommt immer noch nicht das Bild von Kingsleys Gesicht aus dem Kopf, das Hochziehen seiner Augenbrauen auf seiner Glatze, als er ihn am Tag zuvor fragte, wo haben wir am Ende eigentlich Snapes Leiche hingebracht? Er wandert schon eine Weile umher, seine smaragdgrünen Augen huschen von einem Stein zum nächsten, auf der Suche nach einem bekannten Namen. Es ist kein Name, über den er sich besonders freuen würde, und so mischt sich ein Hauch von Erleichterung unter die Überraschung, die er empfindet, als er etwas Bekanntes erblickt. Eine Person, nicht einen Namen. Luna Lovegood blickt auf, als er sich ihr nähert. Sie sitzt barfuß und im Schneidersitz im Gras, leicht angelehnt an einen kleinen Marmorstein mit der Gravur Severus Snape und 9. Januar 1960 bis 2. Mai 1998. In ihr Haar sind rote und blaue Blumen geflochten, und auf ihrem Haarschopf befindet sich ein Kranz aus etwas, das Harry für Schleierkraut hält. Sie lächelt dasselbe sanfte, unbekümmerte Lächeln. »Hallo, Harry«, sagt sie wehmütig. Er schaut zu ihr hinunter, die Hände unbeholfen in die Taschen geklemmt. »Nichts für ungut, Luna«, beginnt er zögernd. »Aber was zum Teufel machst du hier?« »Oh, na ja, ich wollte ihn einfach besuchen. Ich wäre ja schon früher gekommen, aber ich musste Kingsley noch bei ein paar Nachlassangelegenheiten helfen.« Sie tätschelt einladend den Boden neben sich. »Setz dich zu uns.« Harry rückt nervös seine Brille zurecht, bevor er sich auf den Boden gegenüber von Luna niederlässt, ihr zugewandt und mit Blick auf Snapes Namen. Das Gras hat einen seltsam säuerlichen Geruch, und er ist sich nicht sicher, ob das mit Hilfe von Magie gewachsen ist. »Nachlassangelegenheiten«, beginnt er er weist mit einer Geste auf den Stein. »Ja, Professor Snapes Testament im Besonderen. Er sagte, wenn ich, wie hat er sich ausgedrückt, noch da wäre, dann könnte ich mir nehmen, was ich wollte, und den Rest der Schule geben. Er hatte nicht viel Geld, aber er hinterließ mir, was er hatte, für Forschungszwecke. Ich werde zuerst etwas Zeit mit meinem Vater verbringen und danach werde ich diese Schwedenreise machen.« Sie hält inne und berührt mit einer Hand ihr Kinn. »Ich glaube, das hat er gemeint.« Harry blinzelt. »Snape hat dir seinen ganzen Besitz hinterlassen?« »Nun, er wusste, dass ich es gebrauchen kann. Er hatte eine Menge wirklich interessanter Bücher und einige sehr seltene, und ich weiß, dass sie mir hilfreich sein werden.« Sie hält wieder inne, um nachzudenken, diesmal länger, und sie beginnt, mit den roten und blauen Blumen herumzufummeln, bevor sie widerspricht. »Ich bin traurig, dass ich nicht bei der Beerdigung dabei sein konnte.« »War irgendjemand da?« »Nein. Kingsley hat sich gleich nach der Schlacht darum gekümmert, sobald wir wussten, dass er gestorben war. Ich glaube, sie haben ihn am nächsten Tag begraben.« »Das ging aber ziemlich schnell.« »Kingsley sagte, es musste so sein. Er sagte, es müssten schnell im Geheimen geschehen, weil die Leute noch wütend hätten sein können.« Harry ist sich ziemlich sicher, dass Kingsley eine viel eloquentere und politischere Art hatte, dies zu sagen, aber er versteht es trotzdem. Er zuckt mit den Schultern. »Nun, die Leute sind wütend.« Luna fängt an, die Blumen aus ihrem Haar zu pflücken und lässt sie eine nach der anderen auf das Grab fallen. »Ich wünschte, sie wären es nicht«, sagt sie leise. »Nun, ich, Harry öffnet den Mund und merkt, dass dies der Knackpunkt seiner Unsicherheit ist. Er merkt, dass er wütend ist und ist sich nicht sicher, ob er es sein sollte. Zwischen den beiden Gefühlen gefangen zu sein, hat mehr auf ihm gelastet, als er je erwartet hätte. Und er möchte sich sicher sein, entweder das eine oder das andere zu sein. In typischer Gryffindor-Manier will er eine klare Antwort. Und als er zu sprechen beginnt, ist es mit der Hoffnung verbunden, dass Luna ihm helfen kann, diese zu finden. »Nun, ich bin irgendwie wütend«, Snape hat viel Schlechtes getan. Er hat viel für die Todesser getan, als er noch ein Kind war. Er hat alle reingelegt. Er hat zugesehen, wie die Carrows Menschen verletzt haben. Er hat jemanden ermordet, der uns etwas bedeutet hat. Wir wissen, dass es nicht so war, dass er das nicht gewollt hat. Aber trotzdem hat er alle wirklich schrecklich behandelt. Neville kam wegen ihm ständig weinend in den Gemeinschaftsraum zurück, und er war schrecklich zu Hermine, obwohl sie nur lernen wollte. Er war immer hinter mir her und hat versucht, mir das Leben schwerer zu machen, als es sowieso schon war. Harry stößt einen kleinen Seufzer aus. Er hat versucht, mir ein schlechtes Gewissen einzureden, obwohl ich schon genug Grund hatte, mich schlecht zu fühlen. Trotzdem hat er für das Licht gekämpft, so gut er konnte. Luna, was ich damit sagen will, ist, dass er ein Arschloch war. Die Worte scheinen wie von selbst aus Harrys Mund zu kommen, aber es tut ihm nur bedingt leid. Er kratzt sich im Nacken. Ich meine, das war er. Snape war furchtbar und er hat es genossen. Sicher, er wollte Dumbledore nicht umbringen, aber es ist irgendwie witzig, dass es keiner von uns überhaupt in Frage gestellt hat. Wir waren schockiert, ja, aber niemand dachte, er würde jemals so tief sinken, das zu tun. So böse war er. Hast du ihn? Ja, sicher, sagt Harry und wirft die Hände hoch. Er war der Schlimmste. Warum bist du dann hier, Harry? Weil, wenn du vorhättest, etwas Schlimmes zu tun, und sie tätschelt den Sockel des Grabsteins, dann werde ich das nicht zulassen. Harry begegnet Lunas Augen und sie wirft ihm einen ganz besonderen Blick zu. Nicht unähnlich dem Blick, den Dumbledore über die Brille hinweg zu werfen pflegte. Halb lächelnd und gänzlich wissend. Er hat plötzlich das seltsame Gefühl, dass sie genau weiß, warum er hier ist, auch wenn er es selbst noch nicht ganz herausgefunden hat. »Ich werde nichts Übles tun«, sagt er leise und blickt beschämt zurück ins Gras. »Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber hast du ihn nicht auch gehasst, auch nur ein bisschen?« drängt er, »als er Schulleiter war und du mit Neville und Ginny den Widerstand geleitet hast.« »Nein, natürlich nicht. Ich meine, ich...« Sie hält inne und ein nachdenkliches Stirnrunzeln legt sich über Gesicht. »Für mich war es anders. Ich wusste es.« »Du...« Harry sieht auf. Seine Augenbrauen heben sich über die Kante seiner Brille. Snape war wahrscheinlich einer der besten Okklumentiker der Welt. Dumbledores ganzer Plan hing davon ab, ob er stärker war als Voldemort. Und du willst mir sagen, du hast es einfach gewusst?« »So war es nicht. Es hatte nichts mit Okklumentik zu tun oder mit Strategie von irgendjemandem oder...« Sie stockt und irgendetwas scheint sie vom Weiterreden abzuhalten. Sie nimmt sich einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, was sie beunruhigt, und seufzt dann ein wenig. Ihre Brille liegt neben ihrem Glas und sie hebt sie auf, bevor sie beginnt, sie nachdenklich mit den Fingern zu drehen. Schließlich zuckt sie mit den Schultern. »Ich schätze, ich weiß nicht wie.« Harry hat das seltsame Gefühl, dass sie genau weiß, wie, aber er spürt auch, dass sie es ihm nicht aus Böswilligkeit verheimlicht. Sie verheimlicht es, weil es etwas sehr Privates ist, weil ihr die Antwort viel bedeutet. So seltsam es für Harry auch ist, darüber nachzudenken, ist dies vielleicht ein Geheimnis, das Luna und Snape miteinander bewahrt haben. »Ich versuche nicht, die schlimmen Dinge zu verteidigen, die er getan hat«, sagt Luna mit einem langsamen Seufzer. »Du hast jedes Recht, wütend zu sein, Harry, besonders du. Er hatte so viel Bitterkeit in sich und er hat so viel davon an dir ausgelassen, obwohl es nicht deine Schuld war. Er wusste, wie sehr du unter Druck standest und wie sehr du gelitten hast, und es war ihm egal. Und du hast recht, ich glaube, dass er es manchmal wirklich genossen hat, grausam zu sein. Er hat nur...« »Luna, warte!« Die junge Frau hält inne und sieht erschrocken aus. Harrys Tonfall ist ernst, und als er in die Augen sieht, haben sie etwas Flehendes an sich. Ein unangenehmer Schmerz zerrt an seinem Inneren, und während Luna spricht, wird Harry klar, dass diese Worte nicht die sind, die er von ihr hören möchte. Harry versteht, warum er hier ist. In den Tiefen des Denkariums sah er mehr als nur Snapes Erinnerungen. Er sah den Schmerz und die Fehler eines Menschen, der lebte und liebte und weinte und trotz der Mauern, die er errichtet hatte, zutiefst verletzlich war. Aber Harry kann es nicht in sich finden, diesen Menschen mit der fetthaarigen Kerkerfledermaus, die er kannte, zu vereinbaren. Was Harry braucht, so wird ihm klar, ist der Beweis, dass dieser Mann, der liebte und für das Licht kämpfte, wirklich existierte und dass seine Erscheinung im Denkarium nicht nur der verzweifelte Traum von jemandem war, der im Angesicht des Todes nach dem Guten sucht. Er muss nicht noch einmal die Liste der Missetaten des Zaubertränkmeisters hören. Aber er will zum ersten Mal die Geschichte eines Mannes hören, der seine irdischen Besitztümer einer seiner Schüler hinterlassen hat, einem Mädchen, das das Bedürfnis hatte, zu seinem Grab zu reisen, um sich ein letztes Mal zu verabschieden. Was Harry braucht, ist jemand, der für Snape kämpft. »Warum hast du ihn nicht gehasst?« beginnt er. »Schon vor dem, was mit Dumbledore passiert ist. Ich habe Voldemort eine zweite Chance gegeben und ich glaube, ich bin hier, um dasselbe mit Snape zu tun. Aber es ist schwieriger. Ich brauche einen Grund, warum ich nicht wütend sein sollte. Ich brauche jemanden, der mir sagt, dass er ein Mensch war.« »Du solltest deine Gefühle nicht aufgrund dessen ändern, was ich denke, Harry. Du musst das in dir selbst finden und Luna, bitte, hilf mir.« Sie hält inne, ihre Stirn ist nachdenklich gerunzelt und sie dreht sich um über das Friedhofsgelände zu schauen. Ein junges Paar bringt einen Topf mit Geranien zu einem Grab ein halbes Dutzend Reihen weiter unten und der Mann zieht ein Tuch aus seiner Tasche, während er sich hinkniet, um den Stein abzuwischen. In der Ferne schneidet ein Friedhofswärter den oberen Teil einer langen Heckenreihe und ein alter Mann schaut auf einen Grabstein hinunter, die Hände tief in die Taschen seiner blauen Jacke gesteckt. Harry bemerkt plötzlich, dass auf einem dicken Ast eines Baumes, der ihnen am nächsten ist, drei schlanke Krähen nebeneinander hocken. Sie geben keinen Laut von sich, aber die auf der rechten Seite fängt an, sich zu putzen, während er sie anstarrt. »Okay«, sagt Luna schließlich. Harry sieht sie an und das Lächeln auf ihrem Gesicht ist von Traurigkeit gefärbt. »Du weißt, dass es in der Schule eine Menge Leute gab, die mich nicht mochten. Die Leute mögen niemanden, der anders ist als sie, jemanden, den sie nicht verstehen. Professor Snape mochte das anfangs auch nicht, aber das änderte sich schließlich. Er ließ mich abends den Zaubertränkeraum benutzen, damit ich einen sicheren Ort zum Lernen und Experimentieren hatte, wenn ich wollte. Damals hatte ich noch keine Freunde, also konnte ich, wann immer ich traurig oder einsam war, dorthin gehen. Er erlaubte mir, Zutaten aus seinem Vorratsschrank zu benutzen, und wenn ich Fragen hatte, zu allem, nicht nur zu Zaubertränken, tat er immer sein Bestes, um sie zu beantworten oder mir zu helfen, eine Antwort zu finden, selbst wenn sie dumm klang. Er lehrte mich Zaubersprüche und Tränke, wenn ich ihn darum bat, und er war immer hilfsbereit und geduldig. Er fragte mich nach meinen Projekten, um zu sehen, wie sie liefen und ob ich Hilfe brauchte. Und obwohl alle anderen dachten, ich sei verrückt, glaube ich, dass er der Erste war, der für mich wirklich ernst nahm. Wenn alle anderen mich auslachten, weil ich anders war, war Professor Snape derjenige, der mir zu verstehen gab, das ist okay. Du kannst hier anders sein. Harry nimmt das einen Moment lang hin. »Das habe ich nicht gewusst«, murmelt er. »Er hat auch auf mich aufgepasst. Ich glaube nicht, dass er dachte, dass ich es bemerkte, aber er tat es immer. Es waren nur Kleinigkeiten, aber er hat sich für mich eingesetzt, wenn die Leute gemein waren. Und ich weiß, ich habe so getan, als würden mich solche Dinge nicht stören, aber das taten sie natürlich. Wie sollten sie auch nicht? Niemand mag es, wenn man ihm sagt, dass er verrückt ist oder dumm oder dass die Dinge, die er mag, dumm sind. Und auch wenn Professor Snape dachte, ich wäre seltsam.« Luna lächelt breit. »Er gab mir das Gefühl, dass es eine gute Sache ist. Er gab mir das Gefühl, dass ich klug bin und dass die Arbeit, die ich mache, etwas Besonderes ist.« »Was glaubst du, warum das so war?« fragt Harry. »Warum denkst du, war er nett zu dir?« Luna fängt wieder an, Blumen aus ihrem Haar zu pflücken. »Na ja, ich war zuerst nett zu ihm.« Sie stößt ein kleines Lachen aus. »Das hat ihm nicht so gut gefallen. Aber ich glaube, als er sich erst einmal daran gewöhnt hatte...« Ihre Augen sind voller Erinnerungen und sie verbringt ein paar Momente so, lächelnd, bevor sich ihr Ausdruck wieder ändert. Etwas Trauriges kommt über sie. »Ich hoffe, ich war so wichtig für ihn, wie er für mich war. Ich glaube, er brauchte jemanden, der nett zu ihm ist, der ihn wie einen Menschen behandelt. Und ich glaube, die meiste Zeit war er gemein, weil er sich nicht so fühlte. Ich glaube, er wollte sich nur irgendwie bedeutsam fühlen, weil er nicht glaubte, dass er irgendeine Bedeutung hatte.« Aber nett zu dir zu sein, gab ihm das Gefühl von Bedeutung zu sein? Vielleicht. Ich glaube, er brauchte jemanden, um den er sich sorgen konnte und der ihm keine Schuldgefühle machte. Er sorgte sich um dich, weil er musste, weil er das Gefühl hatte, dass das der einzige Weg war, die schlechten Dinge, die er getan hatte, wieder gut zu machen. Aber ich möchte glauben, dass, wenn er sich tatsächlich um mich gesorgt hat, es wenigstens so war, weil er es wollte. Ich denke gerne, dass ich ihn dazu gebracht habe, sich selbst gut zu fühlen. Ich hoffe wirklich, dass ich das getan habe. Ich habe es versucht. Dieser Gedanke hängt für einige Momente in der Luft. Luna hält die Brille in einer Hand, mit der anderen zupft sie die Blumen aus dem Haar. Es liegt eine Zielstrebigkeit in dieser Bewegung, die Harrys Interesse weckt. »Was sind das für welche?«, fragt er. Luna schenkt ihm ein trauriges Lächeln und setzt ihre Brille ab. »Zypressen«, sagt sie und holt eine rote Blume hinzu. »Zum Trost für die, die uns verlassen haben.« In der anderen Hand hält sie eine blaue hin. »Hyazinthen, um die Zurückgebliebenen zu trösten. Ich dachte daran, Zinnien mitzubringen.« »Was bedeuten die?« »Das Vermissen eines verlorenen Freundes«, sagt sie sanft. »Denkst du wirklich, dass er dein Freund war?« Luna hält inne. »Ich schätze, ich war seine Freundin. Ich glaube, ich war das, was für ihn einem Freund am nächsten kam. Für mich war es anders. Er war ein Mentor, und ich schaute in vielerlei Hinsicht zu ihm auf. Aber ich sah ihn definitiv immer noch als meinen Lehrer.« Sie sieht zu den drei Krähen auf und legt fragend den Kopf schief. »Ich weiß es nicht. Vielleicht war er mein Freund.« Sie zuckt mit den Schultern. »Ich glaube, es spielt keine Rolle, wie man es benennt. Wichtig ist, dass ich es gespürt habe, und ich weiß genau, was es in meinem Herzen bedeutet.« »Das ist...« Harrys Mund verzieht sie zu einer perplexen Linie. »Das ist ganz schön tiefgründig, Luna.« »Ist es nicht, wirklich. Nicht für mich. Die Leute denken, dass ich zu sehr damit beschäftigt bin, Nagel zu jagen, um zu bemerken, was um mich herum passiert. Aber das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Die Wahrheit ist, dass ich so viel sehe. Ich sehe, wie Menschen sind einsam, Harry, und sie leiden. So viele Menschen leiden so sehr und vergessen, dass sie Menschen sind. Sie vergessen, wie es heißt, magisch zu sein, und manchmal müssen sie daran erinnert werden. Sie müssen daran erinnert werden, dass sie immer noch Menschen sind und dass sie nicht aus Schmerz bestehen. Menschen sind aus Schönheit und Magie und Licht gemacht.« Harry zuckt zusammen. »Du findest, Snape wurde aus Schönheit und Licht gemacht?« »Natürlich. Hast du je gesehen, wie er einen Heilzauber gewirkt hat?« Sie gibt ein fröhliches Brummen von sich. »Oder sollte ich sagen, hast du ihn jemals gehört?« Das Bild von Draco Malfoys Blut, das sich über die Badezimmerfliesen verteilt, blitzt in seinem Kopf auf. »Ja«, sagt er langsam, »wie hast du es empfunden?« »Es war eines der schönsten Dinge, die ich je gehört habe. Es war ein Lied. Es hatte keine Worte, es war nur Absicht, nur die Gefühle, die in ihm waren. Und obwohl ich ihn schon früher gebeten hatte, mir Zaubersprüche beizubringen, habe ich ihn nicht nach diesem gefragt. Es war zu persönlich. Das Lied kam nicht nur von ihm, das war er selbst.« Harry denkt zurück an den Forest of Dean, an eine strahlende ätherische Hirschkuh und die Aura von Trost und Traurigkeit und echter Wärme, die sie ausstrahlte. Er runzelt die Stirn. »Sein Patronus war auch so, glaube ich.« »Es war eine Hirschkuh, nicht wahr?« Luna gibt ein lautes Interesse von sich. »Ich habe ihn einmal gefragt, was es war, aber er wollte es mir nicht sagen.« »Okay«, sagt Harry langsam und versucht, die Teile in seinem Kopf zusammenzusetzen. »Wenn Snape also so voller Licht war, warum war er dann so schrecklich? Warum war er nicht einfach ein netterer Mensch?« »Ich glaube nicht, dass er das konnte.« Sie denkt darüber nach und korrigiert sich dann. »Nein, ich glaube, er wusste nicht wie. Verletzen ist einfach und heilen ist so viel schwieriger. Nicht jeder kann das tun und schon gar nicht allein. Ich glaube aber, er hat sein Bestes getan, was er konnte. Ich denke, er hat versucht, gut zu sein, auf seine eigene Art und Weise. Denn auch wenn er grausam war, versuchte er zu helfen, wenn es darauf ankam. Er versuchte zu heilen, was er konnte. Ist es nicht so?« Harry erinnert sich widerwillig an all die Zeiten, in denen Snape ihm beigestanden hat, wie er Quirrell zur Rede gestellt hat, wie er ihm in die heulende Hütte gefolgt ist, wie er den Orden in die Mysteriumsabteilung gerufen hat, wie er das Schwert von Gryffindor überbracht und ein halbes Dutzend anderer gute Taten, die Harry ihn nur noch mehr hassen ließen. Er denkt an seine dunkle Gestalt, die sich aufmerksam über Draco Malfoy beugt, über Dumbledore, über Katie Bell. »Ja, ich denke schon«, sagt er schließlich. Es ist still und eine süßlich riechende Brise umweht sie. Harry kann erkennen, dass Luna sich tief in ihre eigenen Gedanken zurückgezogen hat. Sie hält eine der Zypressenblüten noch ein wenig länger in ihrer Handfläche und betrachtet sie kritisch, bevor sie die Brillengläser von ihrem Schoß nimmt und sie auf ihre Nase setzt. Sie betrachtet die roten Blütenblätter einige Augenblicke lang und dann setzt sie die Brille mit einem kleinen Zustimmungslaut wieder auf den Kopf. Diese Blüte wird sorgfältig auf den Stein gelegt, nicht auf das Gras davor. Die nächste Hyazinthe erhält die gleiche Behandlung, aber als sie sie durch die violetten Gläser betrachtet, scheint ihr etwas zu missfallen. Harry beobachtet, wie sich eine fast greifbare Dunkelheit über sie legt, und nach einem Moment stößt sie die Blüte unglücklich von sich weg. Sie nimmt die Brille von der Nase, diesmal langsamer, und faltet sie zusammen, bevor sie sie fest in ihrer Faust hält. »Es ist so seltsam für mich, dass du tatsächlich dort warst«, sagt sie düster. »Wann?« Harry erschrickt über die Frage und er wendet seinen Blick zu Snapes in den steingemeißelten Namen. »Ja, ich war da. Kingsley und ich mussten zu seinem Haus gehen. Es war so dunkel und es war alles geordnet und in Kisten. Ich konnte nur daran denken, wie lange er gebraucht haben muss, um alles durchzugehen, was er hatte, und wie er die ganze Zeit über den Tod nachgedacht haben muss, während er arbeitete. Er wusste es. Er wusste, dass er sterben würde.« Ein tiefer Stich des Unbehagens quillt in Harrys Brust auf, und er interessiert sich plötzlich für die genaue Form seines Fingerknöchels, als er murmelt: »Aber nicht auf diese Weise. Das hat er nicht kommen sehen.« Luna stößt ein leises Wimmern aus, und er blickt erschrocken auf, um zu sehen, wie sich ihr Mund schmerzhaft verzieht. »Er muss solche Angst gehabt haben«, wirkt sie hervor. Harry hat Luna schon einmal weinen sehen, an dem Tag, als sie Dobby vor Shell Cottage beerdigten, aber das waren stille, elegante Tränen, die mit einem Ausdruck von Würde vergossen wurden. Jetzt zieht Luna die Knie an die Nase, die rosa Brille an die Brust gepresst und die Augen fest zusammengekniffen. Ein tiefes, unheimliches Schluchzen quillt aus ihrem Mund, und obwohl Luna immer lächelt, immer fröhlich ist, merkt Harry plötzlich, dass er dabei zusieht, wie ein kleiner Teil von Luna Lovegoods Herz bricht. »Hey«, murmelt Harry und rückt näher an sie heran. Er streckt die Arme aus und schlingt sie um sie. Eine Hand fährt sanft über ihre zitternde Schulter. »Er ist nicht wert, dass man um ihn weint«, sagt er fast, bevor er sich selbst unterbricht. Offensichtlich ist er es wert, um ihn zu weinen, zumindest für Luna, und es ist dieser Gefühlsausbruch, mehr als alles, was sie bisher gesagt hat, der schließlich beginnt, Snape in seiner Achtung zu heben. »Glaubst du, dass er es wenigstens wusste?«, fragt sie, die Worte fast unverständlich, während sie weint. »Am Ende? Glaubst du, er wusste, dass wir beides schaffen würden?« »Weißt du, ich habe viel darüber nachgedacht.« Und Harry schluckt, sein Mund ist plötzlich trocken. In seinem Kopf taucht das Bild von Snapes Gesicht wieder auf, das sich qualvoll verzog, als sich seine Adern entleerten und Naginis Gift anfing, an ihm zu nagen. Seine schwarzen Augen, die in dem Moment, bevor das Licht sie verließ, voller Tränen und unergründlicher Verzweiflung waren. Klar hat er das. Lüg mich nicht an. Nein, nein, ich schätze, das hat er nicht. Harry überlegt krampfhaft, ob er etwas Ermutigendes sagen soll. Seine Augen tasten den Horizont ab, als ob der ihm genau sagen würde, welche Worte er benutzen muss. »Weißt du«, sagt er strahlend und fühlt sich plötzlich inspiriert, »Dumbledore hat einmal gesagt, dass der Tod nur das nächste große Abenteuer ist.« »Oh, das weiß ich.« Sie klingt fast beleidigt und es liegt eine Feindseligkeit in ihrem Ton, von der er nicht gedacht hätte, dass sie überhaupt ausdrücken könnte. »Um Himmels Willen, Harry!« »Ich versuche nur zu helfen.« »Das verstehe ich nicht. Hermine hat mir erzählt, was passiert ist. Sie hat mir erzählt, was mit ihm passiert ist, und er hat sich nicht einmal gewehrt, oder? Er war sich so sicher, dass er sterben würde, dass er nicht einmal verdiente zu leben. Warum hat er sich nicht gewehrt? Vielleicht war er müde, bietet Harry an. Ich hab nur gehofft, dass der Krieg zu Ende ist und er einfach er selbst sein kann und Zaubertränke macht und nicht mehr so traurig ist. Aber er wusste, dass er das nie haben würde. Er wusste, dass er schrecklich sterben würde und er wusste, dass jeder wütend sein würde und sich niemand um ihn scheren würde. Ich habe versucht zu helfen und am Ende war es egal. Luna. Harry unterbricht sie zum zweiten Mal. Er zieht sich zurück und nimmt ihre Schultern in seine Hände, zwingt sie, ihm in die Augen zu sehen. Er wusste, dass du dich um ihn sorgst, richtig? Aber was, wenn er das nicht getan hat? Nun, das ist albern. Natürlich wusste er es. Du hast es praktisch selbst gesagt. Du warst seine Freundin oder so etwas. Und Snape war vielleicht ein bisschen verwirrt, aber er war nicht dumm. Snape war vieles, aber dumm gehört definitiv nicht dazu. Ich bin mir wirklich sicher, dass er es gewusst hat, und ich lüge nicht, was das angeht. Er lässt diesen Gedanken noch etwa eine Minute lang auf sich wirken, während Lunas Weinen langsam in eine Reihe von kleinen Schluckaufs übergeht. »Ich würde mir nicht zu viele Sorgen um ihn machen«, fügt Harry hinzu. »Ich meine, jetzt weiß er, dass es uns gut geht, meinst du nicht?« Luna sieht plötzlich zu ihm auf, mit großen Augen, als hätte sie daran noch gar nicht gedacht. »Ja«, sagt sie, und Harry ist froh zu sehen, wie sich ihre Mundwinkel in einem schwachen Lächeln nach oben ziehen. Sie stößt einen schwachen Lachanfall aus und schüttelt den Kopf. »Ja, du hast recht, Harry. Ich glaube, das ist genau das, was ich hören musste.« Harry fühlt sich gut dabei, da das normalerweise nicht zu seinen Stärken gehört. »Ich glaube wirklich, dass er es wusste.« Luna schaut wieder auf ihre Brille hinunter und nickt. »Nein, du hast recht. Er wusste es. Da bin ich mir sehr sicher.« Sie nimmt sich einen Moment Zeit, lehnt ihren Kopf zurück gegen den Stein und beobachtet eine Minute lang die Krähen über ihnen, bevor sie ihn wieder ansieht. »Willst du eine Geschichte hören?« »Sicher.« »Eines Tages stahl Andrea Perronel meine Brille, und Professor Snape brachte sie mir zurück. Du kannst Ginny fragen, sie war dabei. Er sagte mir versehentlich, dass sie kaputt war, als er sie fand, und dass er sich die Zeit genommen hatte, sie für mich zu reparieren. Aber das Kuriose daran war,« sie lacht, »ich fragte ihn, ob er sie anprobiert hätte, und er sagte mir ganz entschieden, dass er das nicht getan hätte. Aber ich weiß, dass er gelogen hat.« Harry kann sich ein leises Kichern nicht verkneifen. Zu sehr amüsiert ihn das Bild von Snape, wie er genervt und verwirrt mit vor ihm verschränkten Armen dasteht, die Vorhänge seines fettigen Haares hinter die rosafarbenen, auffälligen Plastikflügel zurückgeschoben. »Das muss urkomisch ausgesehen haben.« »Das hat er auch gesagt. Ich habe ihm gesagt, dass es nicht darauf ankommt, albern auszusehen. Aber wenn er sie wirklich angezogen hat, und ich weiß, dass er es getan hat, dann bedeutet das, dass er das bereits wusste. Es bedeutet, dass er viel mehr wusste, als er jemals zugegeben hätte, sogar mir gegenüber. Es bedeutet, dass er wahrscheinlich Dinge sehen und fühlen konnte, wie ich es tue.« Sie schaut auf die fragliche Brille hinunter. Ein Finger fährt liebevoll über den Rand des linken Gestells, dann über den rechten, bevor er die Länge des Bügels hinunter und zurückfährt. »Ich glaube, er dachte, dass diese Brille ein Unikat ist. Er war so vorsichtig mit ihr, und ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihm zu sagen, dass ich zu Hause jede Menge davon habe. Aber ich schätze, das macht sie dann doch zu etwas Besonderem.« Harry öffnet den Mund und schließt ihn, als er seine Worte überdenkt, und runzelt dann die Stirn, als er schließlich spricht. »Ich schätze, ich bin froh zu wissen, dass er für jemand etwas Gutes getan hat. Du weißt schon, über das Spionieren und all das hinaus. Ich bin froh, dass er tatsächlich ein Teil deines Lebens war und dass er es verbessert hat.« »Das hat er. Ich habe so viel von ihm gelernt, mehr nur als Zaubertränke und Sprüche. Ich habe gelernt, dass Menschen so kompliziert sind und dass wir so viel voneinander lernen können, sogar von Menschen, von denen wir denken, dass sie schlecht sind oder dass sie nicht wichtig sind. Dass es manchmal keine richtigen Worte für das gibt, was man sagen will, und dass das in Ordnung ist, weil Gefühle auch kompliziert sind. Magie funktioniert die meiste Zeit auf die gleiche Weise. Es geht nicht immer darum, den Zauberstab auf die richtige Weise zu schwingen oder die richtige Beschwörungsformel zu benutzen. Magie ist um uns herum und in uns, und sie macht uns lebendig, ob wir nun Zauberer oder Muggel oder sonst was sind. Und ich denke, Es gibt eine Pause, als sie auf den Stein neben sich hinunterblickt, und dann, nach ein paar langen, nachdenklichen Momenten, wird das Lächeln auf ihrem Gesicht glühend. Sie hebt den Blick wieder und ihre Blicke treffen sich, smaragdgrün und grau wie ein Sturm im Frühling. »Nein, ich weiß, dass ich von ihm gelernt habe, dass wir, so kompliziert wie wir auch sind, zwei einfache Dinge tun müssen. Wir müssen inbrünstig lieben und immer hoffen. Professor Snape hat das getan, wenn auch nicht so anmutig wie die meisten Menschen. Auch wenn er nicht wusste, dass er es tat. Auch wenn er nicht glaubte, dass er es konnte. Aber, Harry denkt darüber nach, aber es hat trotzdem gezählt. Ja, jedes bisschen davon hat gezählt. Als wäre damit die Sache erledigt, erhebt sich die junge Frau und klopft sich ab, während sie ihre Füße wieder in ihre ausrangierten Turnschuhe steckt. Sie trifft ein paar Vorbereitungen auf dem Grab, hält inne, ordnet es neu und nickt dann zufrieden. Ein weiterer Windhauch streicht über sie hinweg, als sie ihre Hand auf die Oberseite des Steins legt, und sie lässt sie dort für einige Sekunden liegen, bevor sie flüstert: »Auf Wiedersehen, Professor. Ich danke Ihnen.« Über ihnen ertönt ein heftiger Flügelschlag. Beide schauen nach oben, wo die drei Krähen aufgeschreckt sind. Sie kreisen einmal, dann ein zweites Mal, bevor sie in Richtung Osten davonfliegen. »Es ist Zeit zu gehen«, sagt sie und greift nach Harrys Hand. Er nimmt sie und sie verschränkt ihre Finger zwischen seinen, während sie sich umdrehen und weggehen. Auf dem Grab liegt, zwischen den verstreuten Blütenblättern, eine rosafarbene Brille, umhüllt von einem Kranz aus Schleierkraut.